wir sagen, die Erde ist schön. Aber Michandus hat sie dessen, das will sie nie vergessen, so wird es nicht gehen. Menschen brauchen auch Musik und Gesang, auch fröhliche Klang, ein Leben lang. Aber unser Herz, Gott lächelt und spricht, du denkst an Böhmen nicht. Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück. Und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf. Glaub mir, aus Böhmen kommt die Musik, zu Herzen geht dir der Stimm. In diesem wunderschönen Land ist jeder ein Musikant. Heute hört den Zund jede Stunde ein Lied wie Rosamunde in Mold und in Dur. Die Böhmen, wie sind die schönen Tönen, die ganze Welt verwöhnen, wie machen sie es nur. Mitten in New York, in London, in Bern, auch Isel, ganz Wern, da hört man es gern. Plötzlich deckt der Wind die Töne ins Ohr, das kommt mir böhmisch vor. Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zum Glück. Und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf. Glaub mir, aus Böhmen kommt die Musik, zu Herzen geht jede Stimme. In diesem wunderschönen Land ist jeder ein Musiker.